Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass dich füllen. Lass dich füllen heute Abend. Lass dich füllen. Weißt du, gefüllt, gefüllt betest du anders. Deswegen ist wichtig, lass dich füllen heute Abend. Lass dich füllen vom Heiligen Geist. Gleich zum Anfang, weißt du, so richtig gefüllt in den Abend. So richtig gefüllt. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, wir sagen, komm und füll uns. Oh, füll uns mit deiner Herrlichkeit. Füll uns mit deiner Kraft. Oh, füll uns mit deiner Gegenwart. Füll uns mit deiner Liebe. Füll uns mit deiner Freude. Oh, füll uns noch mehr, Heiliger Geist. Füll uns noch mehr, Heiliger Geist. Dem Heiligen Geist. Oh, da karana na na na na na na, sharabasam da karana na na na na na, goranando no no honda ra ra ra ra ra ra ra ra. Sei kein Zuschauer, sei kein Beobachter, sondern spring voll rein in den Fluss. Oh, weißt du, indem du reinspringst, wirst du gefüllt. Indem du reinspringst, füllt dich der Heilige Geist. Du gehst im Glauben da hinein. Halleluja. Halleluja. Come on. Shekaraba sararamandoro. Wir geben uns hin. er für dieses Jahr gegeben hat, ist: Mache deine Zelt oder stecke deine Zeltpflöcke weit und spanne deine Bahnen aus. Und ich glaube, wir sollten gerade, ich habe uns so gesehen, wie wir gerade das da gesungen haben, bleib da genau drauf und bleib genau auf diesem Rhythmus, dass wir genau, weißt du, in diesem Rhythmus, das ist so ein Rhythmus der Landeinnahme da drauf, das ist totale Landeinnahme. Und ich glaube, wir sollten wirklich ganz bewusst mal einfach so rechts und links, vorne und hinten, einfach mal das Land einnehmen, einfach Osten, Westen, Süden, Norden, überall. Einfach wirklich mal ganz bewusst, dass du einfach mal bewusst sagst, jawohl, ich nehme Land ein. Rechts von mir. Ich nehme Land ein. Links von mir. Ich nehme Land ein. Vor mir. Ich nehme Land ein. Hinter mir. Ich stecke meine Zeltpflöcke bei. Halleluja. Halleluja. Lass uns in diesem Rhythmus. Lass uns in diesem Rhythmus wirklich Land einnehmen. Oh, Jesus, wir danken dir für ein Land, ein Jahr der Landeinnahme, Herr. Halleluja. Wir danken dir für ein Jahr der Erweiterung, Herr. Oh, wir danken dir für ein Jahr, Herr, der weitergespannten Zeltpflöcke, Herr. Halleluja. Halleluja. Wir stecken unsere Zeltpflöcke weit. Oh, Erweiterung. Geh noch mal einen Schritt weiter. Raus aus deiner Sicherheitszone. Noch mal einen kleinen Schritt weiter. Oh, yes. Yes. Noch mal einen Schritt weiter aus deiner Sicherheitszone. Spring ab und in den Bereich des Geistes. Er möchte dich über mehr setzen. Er möchte dich höher gehen lassen. Wie es in Epheser 1 heißt, ja, hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht, hoch über jede Höhe. Hoch schauen wir drüber. Oh, wir heben unsere Augen, wir heben unsere Augen auf. Wir heben unsere Augen auf und wir sehen Deutschland. Oh, heb mal deine Augen auf und sieh Deutschland. Sieh Deutschland. Und wir sagen in dem Namen Jesus, Deutschland ist eingenommenes Land. Oh, wir heben unsere Augen auf über Deutschland. Oh, eingenommenes Land. Und wir erweitern unsere Zeltpflöcke und wir sagen auch, der ganze deutschsprachige Raum, Schweiz, Österreich. Land. Eingenommenes Land. lass dich höher nehmen, lass dich höher nehmen. Je höher du gehst, umso weiter kannst du sehen. Oh, je höher du gehst, umso weiter kannst du sehen. Und du siehst Europa, du siehst Mitteleuropa, du siehst Westeuropa, du siehst Osteuropa. Oh, du siehst eingenommenes Land. Eingenommenes Land in den Nationen. Von Westen bis Osten, von Portugal bis zum Ural. Oh, Ukraine, Russland. Oh, wir sagen eingenommenes Land. Bleib drauf. Oh, eingenommenes Land. Vom Nordkap bis nach Sizilien. Oh, wir sagen eingenommenes Land. Eingenommenes Land. Lass uns die Kontinente dieser Welt sehen. Und lass uns im Geist unsere Füße draufstellen. Europa, Afrika, Amerika, Asien, Australien. Wow. Eingenommenes Land, eingenommenes Land. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja. Oh, Rabassanda, Ramanda, Ramassanda, Rabassanda, Rabasha, lass uns auf Jesus schauen. Lass uns auf Jesus schauen, den König der Nationen. Den König der Nationen. Den König der Nationen. Jesaja 33, Vers 17 heißt es, deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen und ein weites Land werden sie sehen. Ein weites Land. Weißt du, wenn du auf Jesus schaust, dein König, dann siehst du immer ein weites Land. Also in ihm ist kein enges Land, in ihm ist kein schmales Land, sondern in ihm ist ein weites Land. Wenn du in ihm bist, dann siehst du immer ein weites Land. Verbinde dich mit dem, der hochversetzt ist, hochversetzt über alle Gewalten, hochversetzt über alle Mächte, hochversetzt über jede Höhe dieser Welt, hochversetzt, hochversetzt, hochversetzt über die Nationen, hochversetzt über die herrschenden Nationen, hochversetzt über die Bundeskanzler und Präsidenten, die Diktatoren und die demokratischen, egal wie auch immer sie gewalttätig sogar sein mögen im Natürlichen, er ist hochversetzt. Hochversetzt, hochversetzt, oh, schau auf ihn, den König der Nationen. Schau auf ihn, den König der Nationen. Oh, oh, oh, oh. In ihm siehst du ein weites Land. Oh, schau auf ihn, schau auf ihn, schau auf ihn, schau auf ihn. Sieh das weite Land. Sieh das weite Land. Sieh dein weites Land. Oh, du bist bestimmt für weites Land. Oh, sieh dein weites Land. Sieh dein weites Land. Oh ja, prophezeit mit den Instrumenten. Sieh dein weites Land. Weiter, weiter. Oh, höher, höher. Oh, oh. Er stellt dich auf den Berg. Er hat gesagt, du bist bestimmt für den Berg, nicht für den Ort unter dem Scheffel. Wir sind die Stadt auf dem Berg. Du bist bestimmt für den Berg. Prophezeit, prophezeit. Bringt viel Frucht. ist ein Herrlichkeitswirbel, der dich höher nimmt in eine höhere Dimension, weil in ihm heißt eins mit ihm. In ihm heißt völlig verbunden mit ihm. In ihm heißt verbunden mit dem, der der Herr der Herrlichkeit ist. In ihm heißt verbunden mit dem König der Herrlichkeit, dem Höchsten, der auf dem Thron sitzt, der hoch versetzt ist über alle Macht, über alle Gewalt, über jede Kraft. In ihm katapultiert dich nach oben. In ihm versetzt dich in eine andere Dimension. In ihm. Bist du geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor schon bereitet hat, dass du nur in ihn wandeln brauchst. In ihm. Oh, meditiere einfach über diese Realität gerade jetzt. Sieh nichts anderes außer in ihm. Du bist in ihm. Er ist in dir, du bist in ihm. Eins mit seinen Träumen, das eins mit seinen Gedanken, das eins mit seinen Visionen, das eins mit ihm. Verbinden mit deinen Träumen und mit deinen Visionen. für dieses Jahr 2024, Herr. Wir wollen uns verbinden mit dem Buch unseres Lebens, in dem jeder einzelne Tag aufgeschrieben ist, bevor nur einer von ihnen wurde. Wir wollen, dass jeder einzelne Tag, den wir in diesem Jahr hier auf der Erde leben, dass er entsprechend dem gelebt wird, was im Buch unseres Lebens im Himmel geschrieben steht, Herr. Jeder einzelne Tag. Lass uns das mal ganz bewusst im Geist tun, einfach mal da hineingreifen in den Himmel und ganz bewusst sagen, ich hole jeden einzelnen Tag aus dem Buch des Lebens im Himmel, aus dem Buch meines Lebens. Ich hole ihn auf die Erde herunter und ich trete ein in die vorbereiteten Werke, in die vorbereiteten Tage. Jeder Tag dieses Jahres, ein im Himmel vorbereiteter Tag. Im Jahr 2024 freisetzen. Indem du in Sprachen betest, erbaust du deinen Geist und du tunst dich ein auf die Frequenzen des Himmels. Du tunst dich ein auf die Pläne des Himmels. Vater, in dem Namen Jesus setzen wir frei, dass jetzt auch zu Beginn dieses Jahres, Herr, dass jeder Einzelne deine Stimme hört, dass jeder Einzelne träumt mit dir, Träume, Visionen hat von dir. Du hast es gesagt, eure jungen Männer werden Visionen haben, eure Älteren werden Träume haben, Herr. Wir setzen es frei, Herr. Wir setzen es frei, Herr, Träume und Visionen, Herr, für unser Leben, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jedem von uns aus dem Buch des Lebens die entsprechenden Träume für dieses Jahr ins Herz legst, Herr. Jedem persönlich, Herr. Jedem persönlich, jedem Sohn, jeder Tochter Gottes. Ah, wir setzen frei, auch ganz besonders jedem Leiter eines Dienstbereiches, jedem Leiter eines Zentrums, eines Glory Houses. Herr, wir setzen frei, Herr, Träume, Visionen vom Himmel, jedem Leiter, jedem, der andere Menschen leitet, sei es als Gemeindeleiter, als Kleingruppenleiter, als Dienstbereichsleiter. Herr, wir setzen deine Träume, deine Visionen, deine Klarheit. Herr, wir setzen es frei in dem Namen Jesus. Oh, bet im Geist, bet in Sprachen. Oh, wir segnen himmlische Träume, himmlische Visionen für dieses Jahr. Oh, sie kommen hervor. Oh, sie kommen hervor. Oh, wir setzen Gunst frei, Herr. Gunst frei im Himmel und Gunst auf der Erde. Gunst zu träumen und Gunst, die Träume verwirklicht zu sehen, Herr. Oh, wir setzen Gunst frei bei Gott und den Menschen. ins Sichtbare kommen zu sehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Träume, Visionen. Oh, danke, Herr, dass sie vom Himmel fallen, Herr, in die Söhne und Töchter, jeden Glory Life Schüler, jeden, der sich zu Glory Life zugehörig fühlt oder auch, der einfach, einfach da angeschlossen ist an diesen Strom. Herr, wir setzen frei, Herr. Herr, Träume, Visionen fallen in die Herzen. Oh, ich kann es sehen, wie es gerade jetzt, es beginnt zu fallen. Es ist wie wenn Regen beginnt zu fallen. Zuerst formieren sich die Wolken. Die Wolken werden immer dichter, die Wolken werden immer dicker und irgendwann mal fallen die Tropfen. Korabasanda karalabasi karalabashanda da da da. E karabasanda karalabasanda karalabasanda da da da da. Shakarabasakarabanda karabasanda da da da da da. E karabasanda karalabasanda da da da da da da da. Santa caramanta cararamanto corobo santa rarara. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Und wir segnen die Traumbücher. Wir segnen diese Traumbücher. Marina, kannst du mir kurz helfen? Hallelujah. Wir segnen die Traumbücher. Auch die, die uns per E-Mail als Fotografien eingesendet wurden. die online über Livestream einfach dazugehalten werden. Oh, wir segnen diese Traumbücher. Oh, dass sie sich füllen. Dass sie sich füllen mit göttlichen Träumen. Dass sie sich füllen mit göttlichen Träumen. Halleluja. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee, das da hochzulegen. Oh, pass auf. Nee, das ist zu gefährlich. Pass auf, wir machen so, tut es nochmal runternehmen. Wisst ihr was, was eine gute Idee ist? Lass es uns doch auf das Feuer auf dem Altar legen. Einfach da rein, genau. Geht, passt es nicht? Zu schwer? Ihr könnt auf die andere auch verteilen. Die andere Seite, ah, das geht, das geht, das geht. Nehmt mal was auf die andere Seite noch, genau. Ja, genau, nimm's. Halleluja. So, jetzt. Genau, Halleluja. Das geht. Das Feuer auf dem Altar, das ist die Traumbücher. Ich kann es hier noch. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Pass mal auf, machen wir es doch folgendermaßen. Irina, geh du von vorne zum einen und ich gehe zum anderen und ihr anderen streckt einfach eure Hände aus, okay? Halleluja. Halleluja. Und alle, die über Livestream ihr Traumbuch mit dabei haben, einfach halt's einfach in die Kamera. Halt's einfach in die Kamera. Halleluja. Halleluja. Streckt eure Hände aus. Streckt eure Hände aus zu den Traumbüchern. Vater, wir danken dir, Herr. Herr, wir haben es symbolisch an diese Traumbücher, symbolisch auf das brennende Feuer am Altar gelegt, Herr. Und Herr, so bitten wir dich jetzt, Herr, dass du kommst mit deinem Feuer auf diese Traumbücher, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, fall mit deinem Feuer. Durchdringe sie mit deinem Feuer, Herr, dem Feuer deiner Inspiration, dem prophetischen Feuer, dem Feuer deiner Klarheit, dem Feuer deiner Herrlichkeit. Komm, Heiliger Geist, wir segnen diese Traumbücher, Herr, dass sie gefüllt werden mit den Inhalten des Himmels. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Lass mal kurz wechseln. Dass sie gefüllt werden mit den Inhalten des Himmels. Namen. Hörende Ohren, sehende Augen, empfindsame Herzen für das, was du geplant hast. In Jesu Namen, bete dem Geist, bete dem Geist, come on. Oh, und Vater, wir setzen die Gunst Gottes frei, Herr. Oh, wir setzen die Gunst Gottes frei über diesen Traumbüchern. In dem Namen von Jesus, Herr. Wir setzen die Gunst Gottes frei über diesen Traumbüchern, Herr. Und wir sagen in dem Namen Jesus, fall mit der Kraft des Heiligen Geistes auf sämtliche Träume, sämtliche Visionen. Und wir sagen, so wie es im Himmel empfangen wurde, so soll und wird es hier auf der Erde zustande kommen. Herr, wir setzen frei deine Söhne und Töchter, Herr, dass sie im Glauben vorangehen, Herr, hinein in die vorbereiteten Werke, Herr. Wir setzen frei, Herr, dass sie im Glauben hineingehen, Herr, in die erweiterten Zeltpflöcke, in das weite Land, das du ihnen zeigst, Herr. Wir setzen sie frei als Landeinnehmer, Herr. Wir setzen sie frei als kühne, starke, glaubensvolle, mit Freude erfüllte Landeinnehmer, Herr. Komm in deinem Geist, Herr. Hey! Ho! Oh, Fall, Heiliger Geist! Und wir beten, Herr, dass die Verwirklichung dieser Träume wie ein Wohlgeruch aufsteigt an deinem Altar. Wie ein Wohlgeruch, an dem du deine Freude hast, an dem du deine Lust hast, Herr. Weil du siehst, wow, durch diese Söhne und Töchter kommt der Himmel hier auf diese Erde. Setzt sich der Himmel hier auf diese Erde frei, Herr. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Und wir sagen vorangehen. Wir sagen vorwärts gehen, Herr. Wir sagen Offensive, Herr. Oh, wir sagen Offensive Landeinnahme. Oh, Offensive Landeinnahme. In Jesu Namen. Halleluja. Oh. Oh. Sagen, Herr, wir bedecken einfach diese Träume mit dem göttlichen Feuer des Heiligen Geistes. Halleluja. Oh, wir bedecken diese Träume mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Danke, Heiliger Geist. Oh, heilig für dich, Herr. Heilig für dich, Herr. Heilig für dich, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Jetzt lass uns beginnen, ihm zu danken. Jetzt lass uns beginnen, ihm zu danken für die Verwirklichung seiner Träume durch uns hier auf der Erde. Lass uns im Glauben verbinden damit. Oh, Shekaraman, da, da, da, da, da. Oh, Jesus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für ein Jahr der Erweiterung, Herr. Wir danken dir, Herr, für ein Jahr der Offensive, Herr. Wir danken dir, Herr, für ein Jahr des Vorangehens, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du unsere Zeltpflöcke weit steckst in diesem Jahr, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Pass mal auf, lass uns Folgendes machen. Lass uns einfach zu zweit zusammentun und einfach einander die Hand auf die Schulter legen und einfach freisetzen, wirklich diese Gunst und diesen Glauben, wirklich im Glauben vorwärts zu gehen mit den Missionen und mit den Träumen für dieses Jahr. Setz einfach frei über der Person. Ich segne dich, ich setze dich frei, euch in den Visionen und Träumen, die Gott für dich in diesem Jahr geplant hat, voranzugehen, vorwärts zu gehen, dein persönliches Land einzunehmen. Segne die Person, segne die Person, segne die Person mit Erfüllung ihrer Visionen. Halleluja, Halleluja, segne die Person mit Erfüllung ihrer Visionen. Segne die Person mit Erfüllung ihrer Vision, dass niemand alleine ist, sondern einfach immer zu zweit zusammen. Immer zu zweit zusammen. Halleluja. Shakarabasanda, karabasanda, karabasanda, dada. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, mehr. Oh, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr. Oh, mehr. Oh, mehr. Oh, mehr. Oh, mehr. Oh, mehr. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, füll uns, füll jeden einzelnen Herr. Oh, füll jeden einzelnen Herr mit Beständigkeit, mit Stärke, mit Kontinuität, mit Disziplin auch, Vater, Herr. Herr, in den vorbereiteten Werken konsequent vorbereitet. voranzugehen, Herr, und sein persönliches Land einzunehmen, Herr. Danke, Jesus, Herr. Herr, du hast uns Träume gegeben, du hast uns Visionen gegeben, Herr. Und mit deiner Hilfe kommen sie zustande, Herr, aber auch unser Teil ist wichtig, Herr, dass wir eintreten, dass wir im Glauben eintreten, Herr. Dass wir im Glauben das Land einnehmen, Herr. Dass wir nicht passiv bleiben, sondern aktiv vorangehen, Herr. Oh, ich setze es frei über jeden Einzelnen, Herr. Herr, dass jeder Einzelne in diesem Jahr wirklich seine Komfortzone völlig verlässt, Herr. Und wirklich in das vorbereitete, weite Land hineingeht. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Auch hier über Livestream. Oh, jeder einzelne Glory Live-Schüler. Du gehst hinein in die vorbereiteten Berge. Ah, mit viel Freude. Ah, mit viel Feuer. Ah, mit viel Kraft. Du gehst hinein. Oh, Jesus. Jesus. Oh ja, Jesus. Und jetzt lasst uns in Kleingruppen zusammentun. Einfach die jetzt zwei und zwei zusammen sind, tut euch einfach mit noch zwei zusammen, dann seid ihr schon eine gute Kleingruppe. Und lasst uns einfach gemeinsam jetzt beten. Und ihr könnt ja vielleicht einfach Keyboard und Gitarre, kann einfach nur ein bisschen im Hintergrund spielen. Und lasst uns einfach da hineingehen. Und jetzt einfach für einfach unsere ganze Glory Life Familie auch und darüber hinaus einfach jeden Glory Life Schüler, lass uns einfach inneres und äußeres Wachstum und Erweiterung freisetzen, überall im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Das ist die zweite Gebetsfolie, die könnt ihr jetzt reinnehmen, die zweite Gebetsfolie, zweite Gebetsrunde. Inneres und äußeres Wachstum und Erweiterung in unseren Glory Life Zentren und Glory Häusern, überall im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Wachsende Einheit und Gemeinschaft, alles wachsend, ja. Wachsende Freisetzung der Herrlichkeit Gottes, wachsende Freisetzung des übernatürlichen Wirkens Gottes, zahlenmäßiges Wachstum, ein Wachstum, ja. Neue Gloryhäuser, neue Zentren, neue Regionen, die erfasst werden, einfach vom Herrlichkeitsleben, neue Nationen, die erfasst werden. Halleluja, Halleluja. Ja, und ganz besonders gerade, ich habe das auf dem Herzen, wir waren letzte Woche da, ich glaube, dass wir ganz besonders auch die Schweiz in den Blick nehmen sollen, weil Gott hat was Mächtiges vorbereitet in der Schweiz. Also lasst uns auch dort neue Glory-Häuser freisetzen, ein Zentrum der Herrlichkeit, einfach ein Glory-Life-Zentrum, einfach lasst uns beten wirklich für die Schweiz, lasst uns beten für Deutschland, aber genauso lasst uns beten für Österreich, lasst uns beten für ganz Europa und weltweit, lasst uns beten, dass überall Wachstum geschieht, die Zeltpflöcke weit gesteckt werden, überall auch wo schon Glory Life Schüler sind, dass sich aus diesen Zellen einfach größere Zellen bilden und irgendwann Glory Häuser entstehen, Zentren entstehen. Lass uns beten einfach für Wachstum in allen Bereichen. Los geht's in Jesu Namen, einfach in den kleinen Gruppen. Und wenn jemand einfach auch am Ende prophetische Worte weitergeben möchte, einfach kommt einfach ruhig auf mich zu, wenn du dann was Prophetisches hast, wollen wir weitergeben, einfach zur Inspiration. Aber jetzt lasst uns beten in Jesu Namen. Herr Jesus, wir danken dir für Wachstum auf allen Ebenen, Herr. Wir danken dir für Wachstum der kleinen Zellen, Herr. Und wir danken dir für Wachstum der großen Zellen, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass du unsere Zeltpflöcke weit steckst in Deutschland und dass du unsere Zeltpflöcke weit steckst in der Schweiz und in Österreich und in anderen Nationen, Herr. Danke, Herr, dass du neue Türen öffnest, Herr. Und wir danken dir, Herr, auch ein Wachstum einfach auch sowohl im Äußeren als auch im Inneren, Herr. Ein Wachstum der Einheit, ein Wachstum im Geist, im Leben im Geist, im Leben in der Herrlichkeit, Herr. Danke, Vater, für Wachstum der Tiefe und Wachstum der Höhe, Herr. Danke für Wachstum der Breite und danke für Wachstum der Weite, Herr. Danke, Herr, für Wachstum in alle Richtungen, Herr. Nach unten, nach oben, zur Seite, in jede Richtung, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr, für die Salbung von Wachstum, Herr. Oh, lass uns mal die Salbung von Wachstum freisetzen. Oh, das ist eine Salbung von Multiplikation. Multiplikation und Wachstum. Inneres Wachstum und äußeres Wachstum. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Katrin, du kannst das Wort weitergeben, das du hattest. Nimmst du das Mikro? Halleluja. Danke, Jesus. Ich hatte zwei Bibelstellen. Einmal aus Psalm 21. Herr, der König freut sich über deine Stärke. Er jubelt laut vor Freude über deine Hilfe. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen vor Freude jubeln, weil wir wissen, Gottes Hilfe ist da. Oder auch, die, ja, dass er das freisetzt, was er für uns hat im neuen Jahr. Denn, und jetzt kommt es, denn du hast ihm erfüllt, was sein Herz sich wünscht. Die Wünsche, die wir und Träume, die wir aufgeschrieben haben, er hat es erfüllt oder er wird es erfüllen. Und du hast ihm gegeben, um was er dich bat. Und dann habe ich noch dazu in Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. In der Hoffnung für alle heißt, im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Amen. Also wir haben das Vertrauen, wir haben es ja schon empfangen in unseren Amen. Büchern, im Geist. Das haben wir schon seht. Und das, wir können vertrauen, dass es in Existenz kommt, Amen. Auch hier auf der Erde und in unserem Juhu. Leben. Und das setzt sich frei für uns alle. Und wir können Halleluja. Jetzt schon jubeln in Freude. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Du hast ein Wort gehabt, ja? Ja, wir können darauf vertrauen, dass was noch nicht ganz sichtbar ist, dass es sichtbar wird. Amen. Das, was ich gesehen habe, das ist die Vorlage für einen riesengroßen Teppich. Und jetzt unsere Gebete bewirken, dass dieses Muster jetzt auch auf der Erde zur Geltung kommt. Es wird Amen. Hier eingewoben, so wie es im Himmel schon da ist. Und Halleluja. Stück für Stück wird es gewoben, dieser Teppich. Überall, auch dort, wo die Herrlichkeit dann jetzt noch nicht ist, aber sie kommt hin. Amen. Der Herr sagt, neue, ich habe den Auftrag gegeben, dass hier gewoben wird. Oder ihr habt den Auftrag gegeben, yeah. jetzt gerade, dass hier weiter gewoben wird. Amen. Und ich sehe auch die vielen Menschen, die Fäden, die in den Teppich eingewoben sind. Halleluja. Diese Gemeinschaft, Amen. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft Amen. Der Kinder Gottes. Ja, genau. Amen. Halleluja, Amen. Das ist ganz, ja, gib mir Jesus die Ehre. Das ist ganz wichtig. Lass uns gerade da weiterbeten für die einzelnen Fäden. Lass uns beten. Wir haben für Erweiterung gebetet der Dienste. Wir haben für Erweiterung gebeten der Zentren und so weiter. Jetzt lass uns beten für Erweiterung unseres Mitarbeiter- und Dienstteams, unseres Angestellten- und Predigerteams, unseres Leiterteams, unseres Lobpreisteams. Lass uns einfach beten, einfach für Erweiterung, dass Gott einfach Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, zusätzliche Mitarbeiter beruft, die richtigen Schlüsselleute ruft und freisetzt für den Dienst. Okay? Noch eine Runde, lass uns da reinsprechen. Auch das ist Wachstum und Zeltpflöcke weitstecken, Erweiterung, einfach der mehr Fäden in den Teppich, dann kann der Teppich breiter werden. Halleluja. Amen. Los geht's. Halleluja. Thank you. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du den Teppich webst, Herr, so wie wir gesehen haben in dem prophetischen Bild. Und wir danken dir, Herr, dass du jetzt in dieser Zeit all die Fäden hinzurufst, Herr, die es braucht, damit dieser Teppich gewoben werden kann. Herr, du siehst, es braucht noch so viele Mitarbeiter an so vielen Stellen, Herr. Es braucht noch so viele neue Leiter, Herr. Noch so viele neue Angestellte auch, Herr. Prediger, Herr. Vollzeitliche, teilzeitliche, Herr. Herr, danke, Herr, dass du den Plan hast und dass du den Überblick hast und dass du genau die richtigen Fäden zum richtigen Zeitpunkt in den Teppich einwebst, Herr. Oh, und wir sagen, Herr, wir setzen es frei, Herr. Wir sagen, wir heißen es willkommen, Herr. Oh, wir heißen all die Mitarbeiter, all die Angestellten, all die Leiter, all die Lobpreiser, all die Prediger, all die Seelenerneuerungshelfer, Herr, all die Leute zu Jüngern machen, Herr, wir heißen sie herzlich willkommen in unserer Mitte. Oh, heißt sie mal herzlich willkommen, wir heißen sie willkommen in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Jetzt wollen wir für den Lobpreis beten. Halleluja. Danke, Herr. Vater, wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast im Lobpreis. Und ich glaube, Gott möchte auch da unsere Zeltpflöcke weiter stecken. Halleluja. Und ich glaube, genau, dass Gott uns wirklich wie so ein Worship-Label geben möchte. Und lass uns wirklich freisetzen, dass alles, was es dafür braucht, an Exzellenz noch, an weiteren Musikern, dass Gott uns schickt, einfach von überall her. Lass uns beten, lass uns auch alle unsere Lobpreiser segnen. Halleluja, weil sie stehen an der Front. Jeder Lobpreis steht an der Front direkt. Oh, mit Vorangehen, mit Wachstum, mit Einheit, mit Vision, mit Freude, mit Hingabe, mit Exzellenz. Schutz des Blutes, mit Schönheit. Lass unseren Lobpreis einfach, ja, mit dieser Schönheit, mit diesem Durchbruch, mit dieser Kreativität segnen. Neue Dimensionen im Lobpreis. Wir erleben es schon heute Abend. Halleluja. Und ja, geh da voll rein, einfach gib dich da rein. Gott möchte den Lobpreis, der im Himmel ist, wirklich auf die Erde bringen und möchte, dass wir diesen gleichen Lobpreis, der im Himmel ist, hier auf dieser Erde singen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke für starken Lobpreis. Wir setzen frei auch, lass es uns freisetzen, dass es das stärkste Lobpreisjahr wird, 24 ever. Dass auch die Jugend hervorkommt im Lobpreis. Halleluja. Amen. Lass uns, oder wechselt doch mal durch. Mal ein bisschen durchwechseln. Geh mal weiter, geh mal, genau. Eine, genau. Einfach mal durchwechseln. Nicht immer mit den gleichen. Ganz neue Gruppe, ganz neue Gruppe. Oh, Vater, wir danken dir für unseren Lobpreis. Wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast. Und wir danken dir, Vater, auch da für Zunahme an Herrlichkeit, an deiner Gegenwart, an Exzellenz. Oh, Halleluja, Vater, dass jeder in unserem Lobpreis wirklich schon geheilt wird, zu dir gezogen wird, befreit wird, Wunder erlebt. Herr, ich danke dir, dass, wo die Engel wirklich auf- und niedersteigen. Vater, ich danke dir. Halleluja. Vater, dass du es so exzellent machst. Vater, dass wir ein Worship-Label auch bekommen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir setzen deine himmlischen und göttlichen Pläne frei, die du vor Grundlegung der Welt hattest. Wir setzen das frei. Wir setzen Kreativität frei im Lobpreis. Und wir setzen über ganz Glory Life diesen Geist der Anbetung frei. Im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Im Geist und in der Wahrheit. Im Geist und in der Wahrheit. Halleluja. Oh ja, ich setze es gerade mal frei über dir. Oh, Halleluja. Empfang mal. Ich setze den Geist der Anbetung frei. Der Anbetung frei. Im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Danke, Jesus. Wir weihen dir durch dieses Haus als Anbetungshaus. Und alle Gloryhäuser und Zentren. Halleluja. Als Anbetungshäuser, wo du angebetet wirst. Wo Durchbrüche passieren. Wo Power ist, Halleluja, wo Sanftheit ist, Halleluja, einfach wie im Himmel, so sagen, Lobpreis wie im Himmel, so auf Erden, sag mal, wie im Himmel, so auf Erden, oh, Halleluja, und ich bin mittendrin, oh, wuhu, danke Herr, juhu. Oh ja, dann lasst uns jetzt gerade nochmal für ein weiteres Herzstück beten, dessen, was Gott einfach bei Glory Life und durch Glory Life tut, und zwar für die Glory Life Schule. Ja, heute ist ja auch gleichzeitig Glory Life Schulabend. Lasst uns beten wirklich für ich habe es auf dem Herzen, wirklich für einen frischen Zug auch unter den Glory Life Schülern zu beten, dass sie wirklich aktiv, auch die nur über Livestream vielleicht zuschauen können, aber dass sie alle wirklich aktiv in ihre geistliche Ausbildung und in ihr geistliches Wachstum investieren, und die hier vor Ort wohnen, einfach, dass sie aktiv wirklich auch live investieren in diese Ausbildung, nicht nur nebenbei, sondern wirklich sagen, jawohl, in diesem Jahr, ich will wirklich geistlich wachsen, ich will wirklich weiterkommen, und lass uns da beten, dass wirklich das intensiver wird einfach, intensiver noch, intensiver vom Zug, intensiver in der Tiefe, intensiver in der Kraft, einmal, dass wirklich die Herrlichkeit Gottes in einer mächtigen Weise über der Glory Life Schule freisetzt, und dass dann auch weitere Zweige entstehen in der Glory Life Schule, zum Beispiel eine vollzeitliche Schule, spezielle Schulen für bestimmte Bereiche, zum Beispiel eine Lobpreisschule, eine Technikschule, eine Schule für Evangelisten oder was auch immer, einfach verschiedene Dienstbereiche, lass uns auch da unsere Zeltpflöcke weit stecken, ja, lass uns dafür Wachstum beten. Aber es beginnt alles damit einfach, dass wirklich auch so ein Zug in Richtung geistliche Ausbildung, sich wirklich ausbilden zu lassen, einfach geschieht. Okay? Also die Anliegen werden eingeblendet. Lasst uns einfach gemäß diesen Punkten, lasst uns einfach beten, eben nochmal in den kleinen Gruppen. Ihr könnt auch nochmal durchwechseln gern zwischendurch. Ja, könnt gern nochmal durchwechseln. Halleluja. Halleluja, Jesus. Shakarabasi karararabashi karararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakararakarar Thank you. Oh, Vater, wir danken dir, Herr, für einen Geist der Jüngerschaft in unserer Mitte, Herr. Wir danken dir, Heiliger Geist, Herr, dass du Leute in unserer Mitte, Herr, nicht nur berührst, nicht nur freisetzt, Herr, sondern wirklich auch aktivierst, Herr. Aktivierst, Herr, in den Gaben des Geistes, Herr. Aktivierst in diesem übernatürlichen Lebensstil, Herr. Herr, wir danken dir für einen mächtigen Zug, Herr, in die Glory Life Schule. Herr, wir danken dir einfach für eine mächtige Entschiedenheit, wirklich in der Glory Life Schule sich ausbilden zu lassen, zu wachsen und zum Jünger zu werden. Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, dass du neue Glory Life Schüler dazu ziehst, Herr, überall im deutschsprachigen Raum und im englischsprachigen Raum, Herr. Und wir danken dir für einen Zug, Herr, für eine Kontinuität, für eine Konsistenz, auch im Dranbleiben, im sich zurüsten lassen, in dem Namen von Jesus, Herr. Danke für inneres und äußeres Wachstum in der Glory Life Schule, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wirklich auch eine Vollzeitklasse hervorkommen wird, Herr. Eine Vollzeitklasse, Herr, wo Menschen wirklich ein ganzes Jahr einfach investieren und sagen, jawohl, ich lasse mich ein Jahr lang voll zurüsten, aber für dieses göttliche neue Leben. In Jesu Namen. Danke, Vater, Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt kommen Astrid und Sabrina für die nächste Runde und geben euch Inspiration für die nächste Runde. Zuerst Astrid, dann Sabrina. Halleluja, passt gut auf. Und es ist dann die Folie Nummer 3 und Nummer 7. Okay, für euch da oben. Nummer 3 und Nummer 7. Halleluja. Ja, jetzt wollen wir beten für alle unsere Leiter. Wir wollen sie besonders segnen, die Leiter, die vorangehen, die an der Front stehen, dass sie Klarheit haben, volle Klarheit, was ihr Leben betrifft, volle Klarheit, was ihre Vision ist, dass sie klare Vision bekommen, dass die Vision auch immer klarer, immer schärfer wird für den Dienst, den ihnen Gott anvertraut hat. Und wir segnen sie auch mit allen geistlichen Gaben, die sie brauchen, mit jeder nötigen Ausrüstung. Wir danken dem Herrn für Salbung, dass er sie salbt wie noch nie zuvor. Wir danken dem Herrn für Weisheit. Sie brauchen Weisheit, sie brauchen Klarheit, sie brauchen Salbung. Sie müssen gefüllt sein mit Jesus, dass sie immer mehr im Himmel leben und den Himmel immer mehr auf die Erde herunter bringen können, dass sie immer mehr Wirksamkeit auch ausgeht durch sie hier auf dieser Erde. Und Schutz, wir beten um Schutz. Ja, wir sagen Stopp, Stopp. Wir sagen, der Feind hat keinen Zutritt bei unseren Leitern. Wir sagen Stopp und bitten um Schutz vor dämonischen Angriffen, vor finanziellen Angriffen, vor Krankheiten, vor Angriffen durch Menschen. Ah ja, danke. Wir bitten wirklich um vollkommenen Schutz, dass der Herr die Burg ist, die Burg und die Schutz für unsere Leiter. Dafür wollen wir beten. Genau, und dem schließen wir einfach dann auch an, dass wir auch beten um Schutz für alle Söhne der Herrlichkeit, die in ihm vorangehen. Gemäß Psalm 91,11, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du hingehst. Einfach auch Schutz vor Krankheitsangriffen, Schutz vor seelischen und dämonischen Angriffen, Schutz vor beziehungsmäßigen und Schutz vor finanziellen, materiellen Angriffen. Lass uns das wirklich freisetzen. Und dazu möchten wir wirklich auch für alle Christen in Verfolgungssituationen beten. Egal wo sie sind, in Deutschland, Europa oder auch China, Nordkorea, auch in den islamischen Ländern gibt es Christen, die auch Verfolgung ausgesetzt sind. Genauso wie in Indien, in der buddhistischen Welt, zum Beispiel in Burma. Lass uns da wirklich auch Schutz und ausrufen für diese Christen, dass sie wirklich einen Stand einnehmen in diesen Ländern, gerade in diesen Ländern, dass sie vorangehen, dass sie das Evangelium wirklich in Kühnheit und mit Mut predigen, dass sie wirklich die Flagge hochhalten, dass Jesus der Sieger ist, auch in diesen Ländern. Genau, lass uns dafür beten jetzt. Halleluja. Ja, Jesus, wir möchten dir wirklich danken, Herr. Danke für unsere wunderbaren Leiter, Herr. Wir möchten sie wirklich segnen. Herr, segne sie und behüte und beschütze sie, Herr. Lass dein Angesicht über sie leuchten, Herr. Danke, Jesus. Ja, und danke, Herr, dass auch jeder einzelne Glory Life Schüler und alle, die zu Glory Life dazugehören, behütet und beschützt sind, Herr. Danke, Jesus, dass du wirklich diesen Feuerring um jeden Einzelnen stellst, dass kein Pfeil des Feindes durchdringt, Herr. Danke, Herr, wir setzen wirklich Engel frei, Engel des Schutzes, Herr, Kriegsengel in die Leben und der Söhne der Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus, dass du besonders, ja, besonders auf sie Acht gibst und dass sie keiner davon, ja, abhalten kann, ihre Bestimmung wahrzunehmen, ihren Lauf zu laufen, Herr. Danke, Jesus, dass jeder, den du gesetzt hast, dass er seinen Lauf laufen wird und ihn wirklich erfolgreich beenden wird, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, auch für die Christen, die wirklich in Verfolgung leben, Herr. Danke, Jesus, dass du sie aufrichtest, Herr. Danke, Herr, da, wo sie wirklich, ja, in Asche sind, Herr. Danke, Jesus, dass sie wirklich auferstehen, wie dieser Phönix aus der Asche. Danke, Herr, dass sie wirklich, ja, dass du sie heilst in Seele und Körper, da, wo sie verletzt wurden, Herr. Danke, dass du ihre Herzen mit deiner Liebe füllst, dass sie vorangehen und dass die Menschen um sie herum erkennen, dass du in ihnen lebst, Herr. Danke, Herr, dass du aus ihnen strahlst, dass dein Licht, deine Liebe durch diese Christen in die Welt gestrahlt wird, Herr. Und danke, Herr, dass wirklich die Welt an diesen Menschen erkennt, dass du lebst, Jesus. Danke, Jesus, dass sie wirklich, ja, dass sie wirklich Durchbruch bringen in diesen Ländern, Herr. Wir setzen das frei. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Irina, kommst du auch? Weil wir machen jetzt noch einen Zweierblock, wo wir uns nochmal zusammentun. Und zwar wollen wir beten, einfach auch speziell für politische Situationen. Und das eine ist, wir wollen beten für unser Land. Wir wollen beten für unsere Regierung. Ja, Gott ist der, der Könige einsetzt und der Könige absetzt. Und wir sind momentan in einer interessanten Situation in Deutschland. Wir haben eine Regierung, die einige antichristliche Gesetze in der Pipeline hat, die sie eigentlich schon länger verabschieden wollten, aber bisher noch nicht verabschiedet haben. Insbesondere, wo es um diese Gender-Sachen geht und Sterbehilfe und Abtreibung und was, da haben sie teilweise schon Sachen verabschiedet. Aber einige Sachen sind in der Pipeline und sollen dieses Jahr verabschiedet werden. Und wir beten eigentlich seit Monaten, weil... ich weiß nicht, wie du es siehst, aber meine persönliche Meinung ist, dass wir derzeit die schlechteste Regierung in Deutschland haben, die wir seit 1945 hatten. Und zwar in fast jeder Hinsicht, ehrlich gesagt. In fast jeder Hinsicht. Nicht ganz in jeder Hinsicht, aber in fast jeder Hinsicht. Es ist so, weil sie fast auf allen Politikfeldern eigentlich falsch positioniert sind. Und unser Gebet in unserem Leitergebetstreffen, das wir alle zwei Monate hier haben mit verschiedenen Leitern von verschiedenen Werken, ist eigentlich bereits seit Sommer letzten Jahres, ist, dass wir beten, dass wir sagen, Herr, lass diese antichristlichen Gesetze nicht durchkommen. Es ist interessant, dass sie immer wieder verzögert wurden seither. Aber was wir auch beten ist, Herr, wenn sie sie nicht fallen lassen, dann soll es noch in diesem Jahr eine neue Regierung geben. Amen. Lass uns es beten. Wir haben Macht als Christen. Wir können wirklich unser Gewicht da in die Waagschale legen. Geistlich, er ist der, der Könige einsetzt und absitzt. Und diese Gesetze sind definitiv gegen seinen Willen. Die werden nicht in der Öffentlichkeit so groß breit getreten. Da werden dann mehr so Sachen, in der Öffentlichkeit sind immer die Sachen, wo es ums Geld geht. Das ist immer das Wichtigste für die Leute. Aber das Wichtigste für Gott ist nicht das Geld, sondern das Wichtigste für Gott sind die Werte. Und das Wichtigste für Gott ist, wie die kommende Generation geprägt wird. Und da sind einfach diese Gesetze extrem schädlich, die da in der Pipeline sind. Und deswegen lasst uns beten, dass sie nicht durchkommen, sondern wenn nicht anders möglich. Ich meine, die Regierung, wir segnen unsere Regierung, verstehe mich nicht falsch, wir verfluchen nicht unsere Regierung, sondern wir segnen unsere Regierung, dass sie sich eintunen auf den Willen Gottes. Sie haben immer noch die Möglichkeit, sich einzutunen und die Gesetze einfach fallen zu lassen, dann ist alles gut. Aber wenn nicht, dann lass uns beten, dass es eben nicht durchkommt, sondern dass vorher diese Regierung einfach verschwindet und durch eine andere ersetzt wird, die diese Gesetze nicht durchbringt. Okay? In Jesu Namen. Und das Zweite macht die Irina. Wir werden für den Augapfel Gottes beten. Halleluja, Israel. Oh, Halleluja. Und lass uns wirklich beten, lass uns dieses Land segnen. Lass uns beten wirklich für einen schnellen Sieg einfach über die Hamas. Dass wirklich sie haben ja bis jetzt nur 20% von ihnen erwischt. Dass sie wirklich alle erwischen oder alle Hamas-Leute zum Herrn kommen vorher, ja. Also, genau, das eine oder das andere. aber dass wirklich diese Bedrohung, diese furchtbare Bedrohung für Israel wirklich vorbei ist. Und lass uns das Land und die Menschen segnen, die wirklich wie traumatisiert sind, auch in Israel, dass das Gott dieses Volk heilt, einfach Gott die Menschen heilt, diese Verletzung wegnimmt. Lass uns beten, dass die Geiseln freikommen. Halleluja. Dass ja, Gott übernatürlich das macht, dass er zeigt, wo sie sind. Und dass all die, die noch leben, dass sie wirklich ja, wieder aufgebaut werden und dass sie leben. Halleluja. Amen. Und dass auf beiden Seiten, arabischer als auch israelischer Seite, die Menschen den Herrn erkennen. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Jesus ist der Einzige, der Frieden geben kann in dieser Region und überhaupt. Und das sollen sie erkennen. Lass uns es freisetzen, dass sie das erkennen. Dass allen die Augen geöffnet werden, dass sie Träume, Visionen bekommen von Jesus. Ja, Jesus. Und eins werden in ihm. Weil das ist das größte Zeugnis, wenn die beiden eins werden. Ja, Halleluja. Jesus. Lass uns Amen. Glauben haben. Lass uns das im Glauben wirklich sehen. Es gibt ja schon einige palästinensische Christen. Und lass uns das sehen, dass da noch ganz, ganz viele Tausende und Zehntausende zum Glauben kommen jetzt in dieser Zeit. Halleluja. Amen. Wer und Israel auch unter den segnet, Juden. Wird gesegnet sein. Genau. Amen. Amen. Also lass uns Israel segnen. Lass Amen. Uns beginnen mit unserem Land. Und wenn du aus der Schweiz bist, wenn du zuschaust, segne die Schweiz, bet für die Schweizer Regierung. Aber ich sage euch was, was in Deutschland passiert, ist auch wichtig für ganz Europa. Deswegen, auch wenn du aus der Schweiz oder Österreich kommst, schadet es nichts, wenn du auch für Deutschland betest, weil da wirst du mit beeinflusst. Okay? Amen. Los geht's. In Jesu Namen. Wir können die Folie einfach immer durchwechseln, mal zwischendurch Deutschland und dann wieder Israel. Genau. Thank you. Halleluja, Jesus, wir danken dir, Herr, dass du der Herr der Nationen bist, Herr. Du bist der König der Völker, Herr. Du bist der König der Regierungen, Herr. Und Herr, wir sehen einfach, wie unser Land immer mehr am Entgleisen ist, Herr, politisch und gesellschaftlich und auch wirtschaftlich und in jeder Hinsicht, Vater, Herr, weil einfach Entscheidungen nicht aus gesundem Menschenverstand, sondern aus Ideologie getroffen werden, Herr. Und Vater, wir beten, Herr, dass du wirklich Umkehr freisetzt unter den Verantwortlichen, Herr. Herr, wir beten, Herr, dass du einen neuen Geist freisetzt, Herr. Herr, wir sagen in diesem Jahr, wir setzen eine geistliche Wende frei für Deutschland, Herr. Herr, das im Herzen Europas so eine wichtige Rolle hat, Herr. Wir setzen eine geistliche Wende frei, Herr. Herr, wir sagen, Vater, entweder diese Regierung, die wir jetzt haben, Herr, kehrt wirklich um zur Klarheit, zur Wahrheit, Herr. Oder, Herr, du ersetzt sie durch deine Regierung, Herr, die klar ist, Herr, und die ausgerichtet ist auf deinen Willen, Herr, die einfach deinen Willen an sich heranlässt, Herr, und sich nicht von purer Ideologie oder Blauäugigkeit oder Beliebigkeit einfach leiten lässt, Herr, sondern wirklich klar an dir und an deinen Werten, Herr, und an dein Wort ausgerichtet ist, Herr. Danke, Vater, Herr, wir rufen deinen Sieg aus über Deutschland, Herr. Halleluja, Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir rufen auch deinen Sieg über Israel aus. Wir segnen Israel an diesem Abend, Vater, mit deiner Herrlichkeit, mit Offenbarung. Halleluja. Oh, dass sie dich erkennen. Jesus, lass sie dich erkennen. Zeig dich ihnen. Gib ihnen Visionen, Herr. Gib ihnen Träume davon, dass der Messias schon da ist. Und dass er jetzt, oh, Halleluja, seine Hände ausstreckt nach ihnen wie nie. Und wir danken dir, dass viele, viele, viele Tausende und Zehntausende zu dir umkehren. Wir danken dir für einen Hunger im Volk. Wir danken dir, dass du das Volk segnest, Herr, und heilst auch, Vater, von diesem Schock und von diesem Trauma. In Jesu Namen, heil die Herzen. Und Halleluja, Vater, ich bete, dass sie nicht in Hass einfach gehen, sondern, Herr, dass sie deine Liebe finden und dass sie sogar ihre Feinde lieben können. In Jesu Namen. Und ich bete auf der anderen Seite, Herr, dass wirklich all diese Strukturen der Hamas wirklich zerschlagen werden. Und ich sage Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung da hinein. In Jesu Namen. Wir segnen Netanyahu, wir segnen die Soldaten im Namen Jesus, wir segnen Mossad, Vater, in Jesu Namen, Herr. Dass sie geheim Offenbarung bekommen, auch wo die Geiseln sind, Herr, dass alle Geiseln befreit werden. In Jesu Namen, Vater, wir segnen die Geiseln mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, dass auch all ihre Wunden versiegelt werden, geheilt werden und dass sie unversehrt wirklich ja, rauskommen, nach Hause kommen, Vater. In Jesu Namen, Vater, wir segnen dieses Land, wir segnen auch die Araber, wir segnen ja, alle, Vater, mit Träumen und Visionen von dir, Herr. Zeig dich ihnen, zeig dich ihnen. Wir segnen die 200, Herr, die sich schon bekehrt haben, zu dir im Gazastreifen, Vater. Und wir danken, dass es noch viel, viel mehr werden. Halleluja, dass du die beiden eins machst, die Brüder sind. Herr, dass du sie eins machst in dir. Und wir danken dir dafür, Vater. Wir danken dir wirklich für einen Durchbruch. Wir sagen Amen. Jetzt Durchbruch. Halleluja. Durchbruch kommt da. Durchbruch Amen. Kommt in diese Amen. Situation. Amen. Durchbruch. Yes, Lord. Durchbruch. Yes, Lord. Durchbruch. Yeah. Durchbruch. Für den Namen. Durchbruch. Oh, Durchbruch! Durchbruch! Yes, Lord! Yes, Lord! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja. Komm, und jetzt lass uns zum Schluss, lass uns nochmal einfach eine Runde einfach in Sprachen beten und wirklich, wirklich um uns herum freisetzen, dass in diesem Jahr viele von unseren Angehörigen, von unseren Freunden, von unseren Bekannten zu Jesus kommen. Amen. Okay? Halleluja. Lass uns das freisetzen in Jesu Namen. Für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gesetzt hast als Söhne und Töchter Gottes, als Stadt auf dem Berg, Herr. Herr, die gesehen wird, Herr. Und wir preisen dich, Herr, dass du den Menschen um uns herum begegnest, Herr. Mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du uns kühn machst, unseren Mund zu öffnen, Herr. Klar zu zu sprechen, Herr. Sie zu dir zu rufen, Herr. Und Vater, wir glauben dir, dass in diesem Jahr wir erleben werden, Herr, dass ganze Familien zu Jesus kommen. Halleluja. Oh, dass ganze Gruppen von Kollegen, von Nachbarn sich zu Jesus bekehren, Herr. Herr, wir glauben dir, dass all die Menschen, mit denen wir zu tun haben, Herr, Herr, dass sie zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen, Herr, weil sie dich durch uns und in uns sehen, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir preisen dich, Herr, für ein mächtiges Jahr der Ernte, Herr. Wir danken dir für ein mächtiges Jahr der Fruchtbarkeit, Herr. Oh, wir danken dir für ein mächtiges Jahr des Segens und der Herrlichkeit, Herr. Vater, und wir danken dir, Vater, dass du uns Möglichkeiten gibst, Herr. Möglichkeiten, Herr, täglich mit Menschen am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen, Herr. Und nicht nur oberflächlich, sondern tiefer. Wir setzen das frei, ein Hunger um uns herum bei den Menschen wie noch nie zuvor. Dass sie hungrig werden und dass sie spüren, bei uns ist was anders. Wir sind anders. Und dass sie so gezogen werden, einfach, dass sie sich an uns heften und sagen, was hast du? Ich brauche das. Halleluja, was du hast. Das setzen wir frei, diese göttlichen Möglichkeiten, diese göttlichen Begegnungen. Herr, in Jesu Namen, Herr, wir sagen, wir werden zu jeder Zeit in diesem Jahr zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Sag mal, ich werde zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ein Zeugnis sein für dich. Danke für diese Zeugenkraft. Danke für Mut. Danke für Kühnheit. Und dass ich immer weiß, was ich sagen soll. Danke für Worte der Erkenntnis, die Menschen direkt ins Herz treffen. In Jesu Namen. Und eine reiche Ernte. Neue Gloryhäuser. Danke, Jesus. Halleluja. Lieben, wie viele von euch glauben, dass 2024 ein mächtiges Jahr wird? Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns Jesus noch mal so richtig die Ehre geben für dieses neue Jahr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Wow. Wow. Ich habe gerade empfunden, dieser Jubel, der war wie ein zweites Silvesterfeuerwerk. Wie nochmal das neue Jahr willkommen geheißen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Herr, für das stärkste, beste Jahr, das wir je hatten. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Halleluja. Und da hinein wollen wir jetzt noch säen zum Schluss zusammen. Da hinein wollen wir noch investieren in das beste Jahr, das wir je hatten. Wenn du glaubst, dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird, dann frag einfach den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was soll ich hineinsäen in dieses kommende Jahr? Was ist das Saatkorn auch? Weißt du, du hast deine Traumbücher hier nach vorne gelegt. Versiegel einfach deine Träume auch im Glauben mit dem Saatkorn. Frag ihn einfach, was soll ich investieren? Weil wenn wir in unsere Träume hineinsäen, hinein investieren, dann werden wir entsprechend ernten aus dem Geist. Halleluja. Also tu das, was er dir gezeigt hat, gerade jetzt. Wir lassen die Eimer vor Ort durchgehen und du kannst per Verpflichtungserklärung oder in bar geben. Für die, die über Livestream zuschauen, werden die Infos eingeblendet. Also lasst uns einfach den Heiligen Geist fragen, was wir tun sollen. Und während ihr die Eimer durchgebt, habe ich euch noch ein starkes Zeugnis. Und zwar ist es von der Katharina reingekommen. Und zwar hat sie erlebt, im Dezember 2022 vertraute mir eine meiner Freundinnen an, dass sie in den letzten 2 Jahren zweimal ein Baby verloren hatte. Die Ärzte konnten keine Ursache feststellen. Dies hat sie zutiefst getroffen. Es waren traumatische Erfahrungen für sie. Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit waren die Folge der Fehlgeburten. Während des Gesprächs sah ich ein Bild, in dem meine Freundin im Sommer hochschwanger auf ihrer Couch saß und über ihrem schwangeren Bauch für das Baby betet. Ich erzählte ihr von dem Bild. Ein paar Wochen später, zu Neujahr, gab ich meiner Freundin die Verse aus Jesaja 66, 7 bis 9. Und zwar: noch ehe die Frau ihre Wehen bekam, hatte sie schon geboren. Noch ehe sie Geburtsschmerzen empfand, hatte sie einen Jungen. Und ich empfinde das, ich lese euch das bewusst vor, weil ich glaube, dass dieses Zeugnis auch prophetisch ist für das, was Gott im neuen Jahr im Geist freisetzen will. Ja, das ist ja auch eine geistliche Verheißung. Kaum spürt sie die Wehen, schon sind ihre Kinder da. Soll ich denn die Geburt einleiten und das Kind dann stecken lassen, spricht Jahwe? Ich bin es doch, der gebären lässt. Sollte ich die Geburt verhindern, spricht dein Gott. Im Frühjahr wurde sie sogleich, also es war Frühjahr 2023, wurde sie sogleich beim ersten Versuch schwanger. Sie verlor das Baby dieses Mal nicht. Im Sommer 2023 hatte ich einen Traum, dass meine Freundin einen Sohn gebären wird. Ein paar Tage später wurde das Geschlecht des Babys bestimmt, es war ein Sohn. In einem weiteren Traum stand ich im Geburtssaal und sah, dass die Geburt des Sohnes meiner Freundin schnell und leicht war. Noch einmal schickte ich ihr die Verse aus Jesaja 66, 7 bis 9. Sie meinte, dass sie Vers 7 in ihrem Herzen trägt. Noch ehe die Frau ihre Wehen bekam, hatte sie schon geboren. Noch ehe sie Geburtsschmerzen empfand, hatte sie einen Jungen entbunden. Das ist der Bibelvers. Kurze Zeit später, am vorletzten Tag des Jahres 2023, gebar sie innerhalb von 10 Minuten ihren Sohn. Die Ärzte waren verwundert über diese schnelle Geburt. Es war eine leichte und schnelle Geburt. Mutter und Sohn sind wohlauf. Halleluja. Amen. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. Und dann noch ein drauf. Ebenfalls zeitgleich im Dezember 2022 erfuhr ich von einer anderen Freundin, dass sie, nachdem sie jahrelang versucht hatte, mit ihrem Ehemann schwanger zu werden, endlich schwanger wurde, aber dann das Kind verloren hatte. Es war ein traumatisches Erlebnis auch für sie. Auch ihr erzählte ich, dass ich glaube, dass das nicht Gottes Wille für ihr Leben ist. Im Sommer 2023 hatte ich einen Traum, in dem ich träumte, dass sie einen Jungen gebären wird. Ich rief sie an und teilte ihr diesen Traum mit. Einige Wochen später ist sie schwanger geworden. Gestern am 3.1.2024 erfuhr ich, dass sie bereits im 5. Monat schwanger ist und dass das Baby wohlauf ist und dass es ein Junge wird. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, ihr Lieben. Ich glaube, dass es ein Zeichen ist, dass es da Gott einfach auch zeichenhaft getan hat, wirklich an Fruchtbarkeit, wo keine Fruchtbarkeit möglich schien oder lange nicht möglich schien. Und Gebären ohne Geburtswehen. Ich glaube, das sollten wir prophetisch im Geist nehmen. Auch Fruchtbarkeit für dieses Jahr. Mächtige Fruchtbarkeit. Und Geburten ohne Schmerzen. Wie wäre es damit? Halleluja. Sag mal, geistliche Geburten ohne Schmerzen. Amen. Dass Dienste geboren werden, Visionen geboren werden, Träume geboren werden, möglichst ohne Schmerzen. Amen. Halleluja. Wir setzen das frei in Jesu Namen. Amen.